Ich wollte haben, was man mit Geld nicht kaufen kann. Hätte ich wirklich schmutzige Absichten gehabt, dann hätte ich mir nicht die Mühe gemacht. Dann wäre ich einfach zu den Weibern in Paddington oder Soho gegangen. Da hätte ich bekommen, was ich wollte. Glück kann man nicht kaufen. Das habe ich oft genug von Tante Annie hören müssen. Das wollen wir doch erst mal sehen, habe ich mir da immer gedacht. Nun, ich hab's gesehen. Der Sammler von John Fouts. Erster Teil. Wenn sie aus dem Internatheim kam, sah ich sie fast täglich, denn das Haus ihrer Eltern stand genau gegenüber dem Rathaus. Das notierte ich abends in meinem Schmetterlingstagebuch, erst mit einem X und später, als ich wusste, wie sie hieß, mit M. Solange sie zur Schule ging, kannte ich nämlich ihren Vornamen nicht. Ich wusste nur, dass Dr. Gray ihr Vater war. Und dann las ich in unserem Blättchen die Notiz, dass die Tochter das Stipendium bekommen hätte und wie gescheit sie sei. Und ihr Name war genauso schön wie sie selbst. Miranda. Dieser Zeitungsartikel änderte die ganze Situation. Es war, als ständen wir uns plötzlich nahe, obwohl wir einander noch immer nicht kennengelernt hatten. Ich könnte nicht sagen, was es war, aber schon beim ersten Blick wusste ich, dass sie die Frau meines Lebens war. Ich bin natürlich nicht verrückt. Ich wusste, dass es nur ein Traum war und ohne das Geld wäre es ein Traum geblieben. Mein Vater kam bei einem Autounfall um. Ich war 2, das war 1937. Er war betrunken, aber Tante Annie sagte immer, meine Mutter hätte ihn zum Saufen gebracht. Keiner hat mir erzählt, was wirklich passiert ist, aber sie verschwand bald danach und ließ mich bei Tante Annie. Sie wollte nur ein flottes Leben führen. Heute ist's mir egal, ob meine Mutter noch lebt, ich will sie nicht sehen, mich interessiert sie nicht. Tante Annie meinte immer, wir könnten von Glück reden, dass wir sie los sind. Und das finde ich auch. Tante Annie und Onkel Dick zogen mich also mit ihrer Tochter Mabel auf. Tante Annie war die ältere Schwester meines Vaters. Als Onkel Dick starb, war ich 15. Später, als ich 21 wurde, habe ich angefangen, Toto zu spielen. Jede Woche habe ich den gleichen 5-Schilling-Schein ausgefüllt. Der alte Tom und Crutchley und einige von den Mädels füllten zusammen auch einen großen Schein aus. Tom ist ein Speichellecker, der vor Stadtkämmerer Williams buckelt. Crutchley hat eine dreckige Fantasie und ist ein Sadist. Bei jeder Gelegenheit machte er sich über mein Hobby lustig, besonders wenn Mädchen in der Nähe waren. Fred sieht müde aus. Er hat am Wochenende mit einem Kohl Weißling gesumpft. Deshalb füllte ich meinen Totoschein auch allein aus. Der Scheck lautete auf 73.091 Pfund und einige Schilling und Pence. Ich tat, was mir die Leute von der Totostelle vorschlugen. Ich fuhr sofort nach London und blieb dort, bis die Aufregung sich gelegt hatte. Meine Freude trübte nur der Gedanke an Miranda. Ich bildete mir ein, ich würde sie nie wiedersehen. Dann sagte ich mir wieder, jetzt sei ich doch eine blendende Partie. Aber ich wusste natürlich, wie lächerlich das war. Schließlich heiratet man aus Liebe, besonders Mädchen wie Miranda. Manchmal war ich schon überzeugt, ich könnte sie vergessen. Aber vergessen kann man nicht absichtlich. Es passiert einem einfach. Nur, dass es mir nicht passiert ist. Eines Abends in London hatte ich Lust auf einen Spaziergang. Und plötzlich kam mir die Idee, jetzt hätte ich gern eine Frau. Ich meine, ich hätte gern gewusst, wie das ist. Und deshalb wählte ich eine Telefonnummer. Naja, so eine Nummer eben. Hallo? Hier ist Fred. Ich wollte mal fragen, ob Sie vielleicht ein wenig Zeit... Wann? In einer Viertelstunde. Bin ich besetzt? Ja, schade. Könnten Sie mir dann vielleicht eine andere Nummer geben? Sie nannte mir zwei. Ich nahm ein Taxi und fuhr zur zweiten Adresse. Ich will nicht sagen, was da vor sich ging, außer, dass es eine Pleite war. Ich war zu nervös, versuchte so zu tun, als kennte ich mich aus. Und sie hat's natürlich gemerkt. Sie war alt und grässlich. Grässlich. Sie war verbraucht und ordinär, wie ein Exemplar, das man beim Schmetterlingsfang fliegen lässt. Ich musste plötzlich an Miranda denken. Und wenn sie mich jetzt sehen würde. Als ich wieder im Hotel war, schlug ich die Kunstakademie im Telefonbuch nach und wartete am nächsten Morgen im Lieferwagen davor. Neben dem Fotoapparat, einer Leica mit Teleobjektiv und allem drum und dran, war der Lieferwagen der einzige wirkliche Luxus, den ich mir gönnte. Hinten hatte er einen besonderen Einbau, ein Feldbett zum Runterklappen, damit man unterwegs schlafen konnte. Gekauft hatte ich ihn, weil ich meine Ausrüstung darin mitnehmen wollte, jedenfalls nicht zu dem Zweck, zu dem ich ihn dann benutzte. Am ersten Morgen sah ich sie nicht, aber am nächsten Tag war es dann endlich soweit. Sie kam mit einem jungen Mann heraus und überquerte die Straße. Ich stieg aus dem Lieferwagen und folgte ihnen. Sie gingen nicht weit, in ein Café. Ich weiß nicht warum, aber plötzlich betrat ich auch das Café. Irgendetwas zog mich hinein, beinahe gegen meinen Willen. Zuerst sah ich sie gar nicht vor lauter Menschen und Nervosität. Sie saß im zweiten Raum, ganz hinten. Ich setzte mich auf einen Hocker an der Theke, von wo aus ich sie beobachten konnte. Ich wagte es nicht oft, hinüberzuschauen. Und dann stand sie direkt neben mir. Weil ich so tat, als läse ich die Zeitung, hatte ich sie nicht aufstehen sehen. Ich fühlte, wie ich rot wurde. Starrte auf die Zeilen, aber konnte nicht lesen. Wagte es nicht, auch nur einen Blick auf sie zu tun. Da stand sie und berührte mich fast. Jenny, wir sind total pleite. Sei ein Engel und pump uns zwei Zigaretten. Ich schwöre dir, nur bis morgen. Ach, du bist ein Schatz. In 5 Sekunden war alles vorüber. Sie saß wieder hinten bei dem jungen Mann. Aber weil ich sie sprechen gehört hatte, war sie aus einer Art Traumwesen zu einem leibhaftigen Menschen geworden. Ich kann nicht sagen, was in ihrer Stimme so besonders war. Sie bettelte nicht um die Zigaretten, aber sie forderte sie auch nicht. Sie fragte einfach wie selbstverständlich danach und man fühlte sich keineswegs unterlegen. Ich zahlte so schnell ich konnte und fuhr zurück ins Hotel. An diesem Tag gab ich mich zum ersten Mal dem Traum hin, der dann Wirklichkeit wurde. Der Traum begann damit, dass sie von einem Mann überfallen wurde und ich lief hinzu und rettete sie. Dann wurde ich irgendwie zu dem Angreifer, aber ich tat ihr nicht weh. Ich entführte sie in meinem Lieferwagen zu einem abgelegenen Haus und dort hielt ich sie auf nette Weise gefangen. Nach und nach lernte sie mich besser kennen und sie mochte mich. Und da träumte ich von unserem gemeinsamen Leben. Verheiratet, mit Kindern und allem, was dazugehört. Der Traum verfolgte mich. Nachts konnte ich nicht schlafen. Ich sagte mir, dass ich sie auf normalem Wege niemals kennenlernen würde. Aber wenn sie erst mal bei mir wäre, dann würde sie meine guten Seiten entdecken, dann würde sie begreifen. Ich dachte immer, sie würde begreifen. Wie in der Anzeige. Weit ab vom Lärm des Alltags, altes Haus, reizvolle, stille Lage, großer Garten, eine Autostunde von London, 2 Meilen vom nächsten Dorf entfernt. Es hat einem Admiral im Ruhestand gehört, der kürzlich verstorben ist. Die Erben haben beschlossen, es zu verkaufen. Das Haus hat zwar ein paar Wochen leer gestanden, aber wie Sie sehen, ist es mit allem Komfort. Elektrizität, Zentralheizung, Telefon. Wollen Sie selbst einziehen, Mr. Clegg? Nein, ich suche etwas für eine Tante. Es soll eine Überraschung sein. Und an was für einen Preis hatten Sie gedacht? Ich habe einen Haufen Geld geerbt. Na, ich verstehe. Nun ja, das wär's erstmal hier oben. Wollen Sie auch noch die Kellerräume sehen? Ich hatte ihm gerade sagen wollen, es sei nicht das, was ich suchte. Nicht groß genug, wollte ich sagen, um ihm eins auszuwischen, als er den Keller erwähnte. Man musste durch den Hintereingang ins Freie, wo eine zweite Tür war. Als ich die Räume besichtigt hatte, stand für mich fest, dass ich das Haus haben wollte. Ich musste 500 Pfund mehr zahlen, als in der Anzeige verlangt worden war. Einen Monat verwendete ich auf die Vorbereitungen. Und die ganze Zeit dachte ich nicht einmal, es könnte wirklich ernst werden. Ich weiß, das muss sehr seltsam klingen, aber so war es. Ich redete mir ein, das alles sei nichts anderes als ein Spiel. Naja, endlich fuhr ich wieder nach London ins Hotel Greenmawn. Mehrere Tage hielt ich nach ihr Ausschau, sah sie aber nicht. Einmal saß ich beinahe 2 Stunden in dem Café und tat so, als läse ich in einem Buch. Dann, eines Tages, sah ich sie im U-Bahnhof Warren Street, wo sie aus einem Zug stieg, der von Norden kam. Sie schlug den Weg zur Schule ein. Der Rest war ein Kinderspiel. Ich wartete bei der U-Bahn-Station auf sie, um herauszubekommen, wo sie wohnte. Ich folgte ihr bis zu einem Haus in Hampstead. 10 Tage später war es dann plötzlich soweit. Ich stand wie üblich vor der U-Bahn-Station in Hampstead und hatte den Lieferwagen in einer Seitenstraße geparkt. Hinten drin waren das Bett und die Riemen und die Halstücher. In meiner Regenmanteltasche hatte ich einen Plastiksack genäht und die mit Chloroform getränkte Kompresse hineingesteckt. Ich sah sie die Treppe heraufkommen und ihren üblichen Weg bergauf einschlagen. Ich stieg in den Wagen ein und fuhr los, an ihr vorbei bis zu einer Stelle, die sie passieren musste. Es war fast dunkel, der Himmel bewölkt. Ich hielt an, stieg aus und öffnete die hintere Tür. Der Wind rauschte in den Bäumen. Dann war sie direkt neben mir auf dem Bürgersteig. Komisch, sie. Verzeihen Sie, verstehen Sie was von Hunden? Warum? Ich habe gerade einen überfahren. Er ist mir direkt vor den Wagen gelaufen. Ich habe ihn da hinten reingelegt. Er ist noch nicht tot. Ach, das arme Tier. Er blutet nicht, aber er kann sich nicht rühren. Sehen Sie, da liegt er. Wo? Ich sehe ihn nicht. Ach. Wir kamen kurz nach 9:30 hier an. Ich fuhr in die Garage und öffnete die hintere Wagentür. Der große Augenblick war endlich gekommen. Ich löste die Riemen und ließ sie aufsitzen. Sie wehrte sich kurz, aber als ich ihr sagte, dass ich wieder Chloroform benutzen würde, verhielt sie sich still. Ich trug sie in den Keller und legte sie auf das Bett. Ich hatte es geschafft. Ihr Gesicht war weiß, aber ihre Augen waren furchtlos. Es war komisch. Sie starrte mich bloß an und wartete. Das ist Ihr Zimmer. Wenn Sie tun, was ich sage, wird Ihnen nichts geschehen. Schreien nützt nichts. Draußen kann man Sie nicht hören und außerdem kommt hier nie jemand vorbei. Ich werde Sie jetzt alleine lassen. Hier sind Keks und belegte Brötchen. Und wenn Sie wollen, können Sie sich Tee oder Kakao machen. Morgen früh komme ich wieder. Ich merkte, sie wollte, dass ich den Knebel löse. Doch das tat ich nicht. Ich nahm die Fesseln von ihren Armen und verließ den Raum. Sie befreite sich sofort von dem Knebel, aber ich konnte noch rechtzeitig die Tür schließen und die Riegel vorschieben. Ich blieb 1 Stunde im vorderen Keller, für alle Fälle. In ihrem Zimmer war nichts, mit dem sie die Tür hätte aufbrechen können. Selbst wenn sie stark genug gewesen wäre. Schließlich ging ich nach oben und legte mich ins Bett. Endlich war sie mein Gast. und das war die Hauptsache. Diese Nacht war der glücklichste Augenblick meines Lebens. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen. Wo bin ich? Wer sind Sie? Weshalb haben Sie mich hierher gebracht? Das kann ich Ihnen nicht verraten. Ich verlange, dass Sie mich sofort freilassen. Das ist ungeheuerlich. Wir standen einander gegenüber und starrten uns an. Lassen Sie mich vorbei, ich gehe jetzt. Sie ging geradewegs auf mich zu, in Richtung auf die Tür. Aber ich rührte mich nicht. Sie blieb dicht vor mir stehen. Lassen Sie mich vorbei. Sie können noch nicht gehen, bitte. Zwingen Sie mich nicht, wieder Gewalt anzuwenden. Ich weiß nicht, für wen Sie mich halten. Ich weiß, wer Sie sind. Wenn Sie glauben, mein Vater sei reich und Sie bekommen ein hohes Lösegeld, dann haben Sie sich geirrt. Es geht nicht um Geld. Glauben Sie, ich wüsste nicht, wer Sie sind? Ich wurde rot. Ich konnte es nicht verhindern. Ich hatte nie gedacht, dass sie mich kennen könnte. Rathaus. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Sie haben sich einen Schnurrbart wachsen lassen. Ich wusste immer noch nicht, woher sie mich kannte. Vielleicht hatte sie mich zufällig in der Stadt gesehen. Ihr Bild war in der Zeitung. Daran hatte ich nicht gedacht. In meinem Kopf drehte sich alles. Haben Sie eine Zigarette? Sie können die Packung haben. Sie haben sich viel Mühe gegeben. Die vielen Kleider, die vielen Kunstbücher. Ich hab's mir ausgerechnet, 43 Pfund. Es war, als führe sie ein Selbstgespräch. Ich bin Ihre Gefangene, aber Sie möchten, dass ich eine glückliche Gefangene bin? Es gibt also nur zwei Möglichkeiten. Entweder warten Sie auf ein Lösegeld. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass das nicht stimmt. Dann bleibt nur noch sexuelles Interesse übrig. Sie haben etwas mit mir vor. Ganz und gar nicht. Ich gehöre nicht zu dieser Sorte. Weshalb bin ich also hier? Ich möchte, dass Sie mein Gast sind. Ihr Gast. Sie stand auf, ging um den Sessel herum, lehnte sich auf die Rücklehne und ließ mich dabei nicht aus den Augen. Ihr schönes Gesicht. Sie sah tapfer aus. Ich liebe Sie. Es hat mich zum Wahnsinn getrieben. Ich verstehe. Ich weiß, es ist altmodisch, einer Frau zu sagen, dass man sie liebt. Ich wollte es auch gar nicht sagen. Doch wenn ich sie mir gegenüber hatte, verlor ich den Kopf. Ich erzählte ihr von der Arbeit im Rathaus und wie ich sie immer gesehen und an sie gedacht hätte und was sie mir bedeutete und wie dann das Geld kam und ich wusste, dass sie mich trotz meines Geldes niemals ansehen würde und wie einsam ich war. Als ich fertig war, saß sie auf dem Bett und sah hinunter auf den Teppich. Ich schämte mich. Ich war puterrot. Glauben Sie, Sie könnten meine Liebe erringen, indem Sie mich gefangen halten? Ich möchte, dass Sie mich kennenlernen. Solange ich hier bin, werden Sie für mich nichts anderes als ein Entführer sein. Begreifen Sie das denn nicht? Ich stand auf. Ich wollte nicht mehr bei ihr sein. Warten Sie. Ich werde Ihnen etwas versprechen. Ich verstehe Sie, wirklich. Lassen Sie mich gehen. Ich werde niemandem etwas sagen und es wird Ihnen nichts geschehen. Es ist noch nicht zu spät. Ich konnte nicht sagen, was ich empfand. Ich musste einfach fort von ihr. Sie tat mir richtig weh. Also machte ich die Tür zu und ging. Ich sagte nicht einmal gute Nacht. Ich möchte mit Ihnen reden. Setzen Sie sich. Hören Sie, das ist Wahnsinn. Wenn Sie mich wirklich lieben, dann können Sie mich hier nicht festhalten wollen. Sie sehen doch, dass ich unglücklich bin. Allein der Luftmangel. Ich kann nachts nicht atmen. Ich bin mit Kopfschmerzen aufgewacht. Wenn Sie mich lange hier festhalten, sterbe ich. Es wird nicht für sehr lange sein, das verspreche ich Ihnen. Wie heißen Sie? Clegg. Ihr Vorname? Ferdinand. Das stimmt nicht. Wegen des Liebespaars in Shakespeares Sturm, das ist reiner Zufall. Hören Sie, Ferdinand, ich weiß nicht, weshalb Sie in mich verliebt sind. Vielleicht könnte ich mich an einem anderen Ort in Sie verlieben. Ich habe zartfühlende Männer wirklich gern. aber in diesem Zimmer könnte ich mich unmöglich in Sie verlieben. Hier könnte ich mich in niemand verlieben. Ausgeschlossen. Ich möchte Sie ja nur kennenlernen. Sie können aber doch Menschen nicht einfach entführen, um sie kennenzulernen. Sie könnten dafür jahrelang ins Gefängnis kommen. Das wäre es mir wert. Das wäre mir lebenslänglich wert. Ich schwöre Ihnen, wenn Sie mich gehen lassen, werde ich niemandem etwas sagen. Ich werde mir irgendeine Geschichte ausdenken. Ich werde mich so oft mit Ihnen treffen, wie Sie wollen. Das kann ich nicht. Jetzt nicht. Wenn Sie mich jetzt freilassen, werde ich Sie bewundern. Ich werde mir immer sagen, ich war in seiner Gewalt. Aber er war ritterlich. Er hat sich wie ein Gentleman benommen. Ich kann nicht. Bitten Sie mich nicht. Bitte verlangen Sie es nicht. Ich könnte mir denken, dass es sich wirklich lohnt, einen solchen Menschen zu kennen. Ich muss jetzt gehen. Bitte. Sie glitt von der Kommode, auf der sie saß, herunter und fasste mich an der Hand. Erzählen Sie von sich. Erzählen Sie, was Sie in Ihrer Freizeit machen. Ich bin Entomologe. Ich fange Schmetterlinge. Richtig. Ich erinnere mich, das stand in der Zeitung. Jetzt haben Sie mich gefangen. In gewissem Sinne ja. Nein, buchstäblich. Sie halten mich in diesem kleinen Raum fest und können sich nun an meinem Anblick weiden. Ich sehe das ganz anders. Wissen Sie, dass ich Buddhistin bin? Ich hasse es, wenn Leben ausgelöscht wird, sogar das Leben von Insekten. Wenn Sie verlangen würden, dass ich mit dem Schmetterlingssammeln aufhöre, würde ich das tun. Ich würde alles tun, was Sie verlangen. Außer mich fliegen zu lassen. Darüber möchte ich lieber nicht sprechen. Das führt zu nichts. Ein Mann, der Dinge nur tut, um mir zu gefallen, könnte mir schon gar nicht imponieren. Ich möchte, dass er sie tut, weil er sie für richtig hält. Wie lange soll ich noch hier bleiben? Ich weiß nicht. Das kommt darauf an. Auf was? Ob ich mich in sie verliebe? Denn wenn das so ist, werde ich bis zu meinem Tod hier bleiben. Gehen Sie. Gehen Sie und überlegen Sie sich's. Am nächsten Morgen unternahm sie ihren ersten Fluchtversuch. Sie frühstückte und dann sagte sie, ihr Bett würde wackeln. Der hintere Fuß sei nicht fest, der in der Ecke. Ich Trottel ging hin, um ihr zu helfen, es hochzuheben. Und plötzlich gab sie mir einen heftigen Stoß und lief an mir vorbei. Wie der Blitz war sie an der Treppe und jagte laut schreiend die Stufen zur Außentür hinauf, die natürlich verschlossen war. Sie rüttelte daran und hämmerte dagegen und schrie immer weiter. Aber dann machte ich Schluss. Ich tat es sehr ungern, aber ich musste handgreiflich werden. Ich packte sie um die Taille, hielt ihr den Mund zu und zerrte sie nach unten. Sie trat und strampelte, aber sie war natürlich nicht kräftig genug. Schließlich gab sie nach und ich ließ sie los. Einen Augenblick stand sie regungslos da und dann schlug sie mir plötzlich voll ins Gesicht. Es tat nicht wirklich weh, aber es war ein arger Schock. Sie ging in ihr Zimmer und schmetterte die Tür hinter sich zu. Ich schob die Riegel vor. An den nächsten beiden Tagen sprach sie kein Wort und aß auch nichts. Am dritten Morgen brachte ich ihr zum Frühstück Kaffee und leckeren Toast und Weizenflocken und Marmelade. Ich ließ das Tablett eine Weile stehen, damit sie das Essen riechen konnte. Ich erwarte gar nicht, dass sie mich verstehen. Ich bin nicht wie andere und erwarte auch nicht, dass sie mich lieben. Ich möchte nur, dass sie versuchen, mich zu verstehen. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich werde Ihnen sagen, wann Sie gehen können. Natürlich nur unter bestimmten Bedingungen. Unter der Bedingung, dass Sie essen und mit mir sprechen, wie Sie es am Anfang getan haben und dass Sie keine Fluchtversuche mehr unternehmen. Auf die letzte kann ich nicht eingehen. Ich dachte, selbst wenn sie mir verspricht, nicht zu fliehen, muss ich doch aufpassen. Also war diese Bedingung sowieso sinnlos. Sie haben mir nicht gesagt, wann ich gehen kann. In 6 Wochen. Ich bleibe eine Woche hier und nicht einen Tag länger. Nein, nein, damit kann ich mich nicht einverstanden erklären. Seien Sie doch vernünftig. Sie wissen doch, was Sie mir bedeuten. Ich habe doch all diese Vorbereitungen nicht getroffen, damit Sie nur eine Woche hier bleiben. Ich hasse Sie. Ich hasse Sie. gebe Ihnen mein Ehrenwort. Wenn die Zeit um ist, können Sie gehen. 2 Wochen. Sie sagen 2, ich sage 5. Einigen wir uns auf einen Monat. Das wäre der 14. November. Vier Wochen wäre der 11. November. Also gut, sagen wir 28 Tage. Ich schenke Ihnen die 3 restlichen. Verbindlichsten Dank. Das war natürlich sarkastisch gemeint. Ich reichte ihr eine Tasse Kaffee und sie nahm sie. Auch ich habe Bedingungen zu stellen. Ich kann nicht die ganze Zeit hier unten sein. Ich muss frische Luft um mich haben. Ich muss manchmal ein Bad nehmen. Ich muss Zeichenmaterial haben. Ich brauche ein Radio oder einen Plattenspieler. Ich brauche Verschiedenes aus einer Drogerie. Frisches Obst und Salat. Ich muss mich irgendwie bewegen. Natürlich können Sie Zeichenmaterial haben und ein Grammophon, alle Platten, die Sie wollen, Bücher, das gilt auch fürs Essen, alles, was Sie wollen. Darf ich an die frische Luft? Vielleicht in der Dunkelheit. Ich will mal sehen. Wann? Ich muss es mir überlegen. Ich werde Sie fesseln müssen. Und das Bad? Das ließe sich machen. Ich will ein anständiges, warmes Bad in einer richtigen Badewanne. Oben ist bestimmt ein Badezimmer. Ich werde es mir überlegen. Ich müsste bestimmte Vorkehrungen treffen. Wenn ich Ihnen mein Wort gäbe, ich würde es bestimmt nicht brechen. Ich sagte ihr, davon sei ich überzeugt. Sie machte mir eine Liste von Sachen, die sie haben wollte. Ich besorgte ihr alles. Besonderes Papier, Bleistifte, Sepia, Tusche, verschiedene Pinsel, Sachen aus der Drogerie, Obst, Gemüse und Salat. An jenem Tag kaufte ich ihr auch einen Plattenspieler. Am nächsten Morgen fing sie wieder mit dem Bad und der frischen Luft an. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich ging hinauf ins Badezimmer, ohne ihr etwas versprochen zu haben. Das Badezimmerfenster war über dem Kellereingang. Nach hinten, was sicherer war. Schließlich schaffte ich Holz nach oben und vernagelte das Fenster, damit sie weder Lichtsignale geben noch hinausklettern konnte. Nach dem Abendessen brachte sie wieder die Sprache auf das Bad. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass ich nicht versuche zu fliehen. Und auch keine Zeichen gebe. Und keine Zeichen gebe. Ich werde sie fesseln. Aber ich... Sie beendete den Satz nicht, zuckte mit den Achseln, drehte sich um und hielt die Hände nach hinten. Ich fesselte und knebelte sie, nahm ihre Sachen zum Waschen und Anziehen und ging vor ihr her. Draußen war es ganz dunkel, aber klar und konnte die Sterne sehen. Ich nahm sie fest am Arm und ließ sie etwa 5 Minuten vor der Tür stehen. Sie atmete tief durch, es war sehr romantisch. Ihr Kopf reichte mir gerade bis zur Schulter. Dann gingen wir hinauf ins Bad. Ich nahm ihr die Handfesseln ab, nachdem sie mir durch ein Kopfnicken versprochen hatte, den Knebel im Mund zu behalten. Dann wartete ich draußen vor der Tür. Alles verlief reibungslos. Ich hörte sie baden und im Wasser planschen. Aber dann bekam ich einen Schreck, als sie wieder herauskam. Sie hatte den Knebel nicht mehr im Mund. Es hat auf einmal so scheußlich wehgetan. Ich habe Ihnen ja mein Ehrenwort gegeben. Ich geb's Ihnen nochmal. Sie können mir den Knebel sofort wieder in den Mund stecken. Aber wenn ich gewollt hätte, hätte ich längst geschrien. Die Handfesseln genügen. Tut mir leid, dass ich so misstrauisch bin, aber Sie sind das Einzige, was mir das Leben lebenswert macht. Wenn Sie fortgingen, würde ich mich umbringen. Sie sollten zum Arzt gehen. Ja, Sie halten mich für verrückt, weil ich das alles getan habe. Ich bin nicht verrückt. Es ist nur... Ich habe niemanden sonst auf der Welt. Ich habe noch nie mit jemandem Bekanntschaft schließen wollen, außer mit Ihnen. Das ist die schlimmste Art von Krankheit. Sie drehte sich um und das alles spielte sich ab, während ich sie fesselte. Sie blickte zu Boden. Sie tun mir leid. Was nun? Manchmal hatte sie etwas Mutwilliges an sich. Man merkte, sie hätte einem gern einen unschuldigen Streich gespielt. Wollen Sie mir nicht Ihr Haus zeigen? Es ist spät. Wie alt ist das Haus? Über der Tür ist ein Stein drauf, steht 1621. Dieser Teppich hat eine unmögliche Farbe. Sie sollten hier Schilfmatten hinlegen und diese Bilder grauen. Sie waren teuer genug. Geld ist kein Maßstab. Darf ich Ihr Zimmer sehen? Bitte sehr. Ich habe eine Firma mit der Einrichtung beauftragt. Bei Ihnen ist es sehr ordentlich. Komisch. Eigentlich sollte ich vor Angst zittern, aber ich fühle mich bei Ihnen sicher. Ich werde Ihnen niemals wehtun, außer Sie zwingen mich dazu. Ach, die frische Luft war wunderbar. Sogar diese Luft hier ist herrlich. Sie ist frei. Sie ist alles, was ich nicht bin. Darf ich hier hineinschauen? Oh. Ein wunderschönes Zimmer. Eine Sünde, es mit diesem ganzen kitschigen Zeug vollzustopfen. So ein Schund. Sie müssen doch sehen, dass das nicht stimmt. Diese entsetzlich kitschigen Wandbeleuchtungen. Und Wildenten aus Porzellan, das kann nicht wahr sein. Meine Arme tun mir weh. Würden Sie sie bitte zur Abwechslung mal statt am Rücken vorn zusammenbinden? Ich dachte mir, es kann nichts schaden. Und kaum hatte ich die Fesseln abgenommen, wandte sie sich um und streckte mir die Arme zum Zusammenbinden entgegen. Kaum hatte ich das getan, versetzte sie mir einen Schock. Sie ging zum Kamin, über dem die Wildenten hingen, 30 Schilling das Stück, und noch ehe ich... Halt, was machen Sie da? Ein so altes Haus wie dieses hier hat eine Seele. Und man kann schönen Dingen wie diesem alten Zimmer hier so etwas einfach nicht antun. Spüren Sie das nicht? Sie ging sofort auf die 3 Schränke zu, die ihr aufgefallen waren. Wollen Sie mir nicht auch Ihre anderen Opfer zeigen? Natürlich wollte ich nichts lieber. Ich zog einige der hübschesten Schubfächer heraus, alle von der gleichen Gattung, keine bedeutenden Stücke. Haben Sie die gekauft? Nein, natürlich nicht. Die habe ich alle selbst gefangen oder gezüchtet und präpariert. Sie sind wundervoll zurechtgemacht. Ich zeigte ihr silbergrüne Bläulinge und himmelblaue Hufeisen-Kleefalter. Ich war stolz, dass ich ihr etwas zeigen konnte, das sie nicht kannte. All diese lebendige Schönheit, die Sie vernichtet haben. Davon verstehen Sie nichts. Sie lassen ja nicht mal andere daran teilnehmen. Wer sieht diese Falter? Sie sind wie ein Geizhals. Sie horten diese ganze Schönheit in ihren Schubfächern. Ich war wirklich tief enttäuscht. Ihr Gerede kam mir höchst albern vor. Was machte es schon aus, wenn man von jeder Art ein Dutzend Exemplare tötete? Ich hasse Wissenschaftler. Ich hasse Menschen, die Dinge sammeln und klassifizieren und ihnen Namen geben und sich dann nicht mehr darum kümmern. Aber jedenfalls haben sie ihre Falter wunderschön geordnet. Sie versuchte wieder nett zu sein. Ich zeigte ihr dann noch ein paar Fotografien, die ich von den Wäldern hinter dem Haus und vom Meer gemacht hatte. Wirklich gute Aufnahmen, die ich selbst vergrößert hatte. Sie wirken tot. Ich meine nicht nur diese Bilder. Alle Fotos. Wenn man etwas zeichnet, lebt es. Wenn man es fotografiert, stirbt es. Es ist wie eine Schallplatte. Ja, langweilig und tot. Aber? Diese Bilder da sind in Ordnung. Gute Fotografien, soweit Fotografien gut sein können. Ich würde gerne Aufnahmen von Ihnen machen. Weshalb? Weil Sie das sind, was man fotogen nennt. Nun gut. Wenn Sie wollen. Morgen. Das fand ich einfach toll. Die Dinge lagen jetzt wirklich ganz anders. Sie sind seltsam. Ich möchte jetzt hinuntergehen. Muss ich den Knebel wieder haben? Ich sagte ihr, ich würde ihn nicht sehr festmachen. Als wir unten waren, nahm ich ihr Knebel und Fesseln ab und machte ihr auf ihren Wunsch einen Tee. Als ich ihr den Tee einschenkte, merkte ich, dass sie irgendwie verärgert war. Sie sah mich nicht an. Ich denke gerade an meine Familie. Wir werden heute Abend nicht vergnügt vor Ihren Teetassen sitzen. 4 Wochen. Erinnern Sie mich nur nicht daran. Sie sind ekelhaft. Und dann sagte sie etwas, was ich noch nie aus dem Mund einer Frau gehört hatte. Ich war richtig entsetzt. Als ich sagte, ich wolle solche Worte nicht hören, das sei widerlich, sagte sie es noch einmal, schrie es mir direkt ins Gesicht. Am nächsten Morgen war sie wieder in Ordnung, obwohl sie sich nicht bei mir entschuldigte. Sie fragte mich sofort, ob sie nicht ans Tageslicht hinauf könnte. Ich sagte ihr, dass es regnete. Dann lassen Sie mich im vorderen Keller auf und abgehen. Ich brauche Bewegung. Wir stritten eine Weile über diesen Punkt. Schließlich einigten wir uns darauf, dass sie tagsüber dort auf- und abgehen konnte, aber nur mit Knebel im Mund. Ich durfte nicht riskieren, dass zufällig jemand hinter dem Haus stand. Nachts aber genügten gefesselte Hände. Ich sagte, ich könne ihr nicht mehr als ein Bad wöchentlich versprechen und Tageslicht schon gar nicht. An diesem Abend machte ich die Aufnahmen. Nichts Besonderes. Ich fotografierte, wie sie da saß und las. Sie fielen recht gut aus. Kurz darauf machte sie dann eine Skizze von mir, sozusagen um sich zu revanchieren. Ich musste mich in einen Sessel setzen und in die Zimmerecke sehen. Nach einer halben Stunde... Ich hätte es gern gehabt. Stillhalten. Sie sind sehr schwer zu zeichnen. So ausdruckslos. Sie haben gar keine charakteristischen Züge. Wie irgendein Ding kommen Sie mir vor. Gar nicht wie ein Mensch. Manchmal stellte sie aus heiterem Himmel die merkwürdigsten Fragen. Glauben Sie an Gott? Nicht sehr. Antworten Sie ja oder nein? Ich denke nicht darüber nach. Ich finde es unwichtig. Sie sind es, der in einen Keller eingesperrt ist. Glauben Sie? Natürlich. Ich bin ja ein Mensch. Sie klagte über die Beleuchtung. Dieses künstliche Licht ist schuld. Ich kann dabei nicht arbeiten. Es lügt. Ein anderes Mal, ich weiß nicht mehr an welchem Tag, sagte sie plötzlich. Ein Glück für Sie, dass Sie keine Eltern haben. Meine sind nur wegen meiner Schwester und mir zusammengeblieben. Woher wissen Sie das? Was mir meine Mutter gesagt hat. Und mein Vater auch. Meine Mutter ist ein Missstück. Ein widerliches, geltungsbedürftiges, bourgeoises Missstück. Sie trinkt. Ich weiß. Mein Vater ist ein Schwächling. Aber ich liebe ihn sehr. Er hat einmal zu mir gesagt, er begreift einfach nicht, wie so schlechte Eltern zwei so gute Töchter haben können. Sind Sie schwul? Ganz und gar nicht. Das ist doch kein Grund zum Schämen. Sie suchen Halt bei mir, ich spüre das. Sie suchen vermutlich Ihre Mutter in mir. Von all dem Quatsch halte ich nichts. Wir sind nicht das richtige Paar. Wir suchen beide nach einem Halt. Finanziell könnte ich Ihnen eine Stütze sein. Und ich Ihnen in allen anderen Dingen, Gott bewahre. Dann sagte sie, da. Da? Und hielt mir die Zeichnung hin. Sie war wirklich gut, die Ähnlichkeit war ganz erstaunlich. Ich sah auf der Zeichnung viel vorteilhafter aus als in Wirklichkeit. Ich fragte sie, ob sie mir das Blatt verkaufen würde. Ich hatte nicht die Absicht, aber ich werde es tun. 200 Guineas? Einverstanden. Dafür wollen Sie mir 200 Guineas geben? Ja, weil es von Ihnen ist. Geben Sie es mir. Nein, bitte nicht. Aber es ist schlecht, schlecht, schlecht. Da haben Sie es, legen Sie es in die Schublade zu Ihren Schmetterlingen. Einige Tage später zeichnete sie eine Obstschale. Sie zeichnete sie etwa 10 Mal, dann befestigte sie alle Blätter mit Reißzwecken an dem Wandschirm und ich sollte ihr sagen, welches mir am besten gefiel. Ich sagte, ich fände sie alle schön, aber sie beharrte auf ihrer Frage und so zeigte ich eben auf eins. Das ist das Schlechteste, geradezu das Musterstück einer prämierten Klassenarbeit. Eine von diesen Zeichnungen ist gut. Sie ist ungleich besser als die anderen. 3-mal dürfen Sie raten. Wenn Sie sie herausfinden, schenke ich sie Ihnen zum Abschied, wenn ich gehe. Wenn nicht, müssen Sie mir 10 Guineas dafür zahlen. Ich riet 3-mal, aber immer falsch. Das Blatt, das sie so gut fand, war meiner Ansicht nach erst halb fertig. Man konnte die Früchte nicht richtig erkennen und alles war krumm und schief. Sie holte ein Buch mit Reproduktion von Cézanne. Da, sehen Sie? Hier sagt er nicht nur alles über die paar Äpfel, was man überhaupt sagen kann. Dieses Bild ist eine Aussage über Äpfel, Form und Farbe schlechthin. Wenn Sie es sagen, will ich es Ihnen gern glauben. Ihre Blätter finde ich alle hübsch. Ferdinand, Sie sollten eigentlich Caliban heißen. Eines Tages, 3 oder 4 Tage nach dem ersten Bad, war sie sehr unruhig. Nach dem Abendessen ging sie im vorderen Keller auf und ab. Setzte sich aufs Bett, stand wieder auf. Ich betrachtete Zeichnungen, die sie am Nachmittag gemacht hatte, lauter Kopien von Bildern aus den Kunstbüchern. Könnten wir nicht spazieren gehen, wenn ich Ihnen mein Ehrenwort gebe, nicht wegzulaufen? Aber draußen ist es feucht und kalt. Ich werde wahnsinnig hier. Können wir nicht wenigstens im Garten auf- und abgehen? Wir gingen also in den Garten. Es war eine merkwürdige Nacht. Der Mond stand hinter Wolken und die Wolken zogen eilig dahin, aber wir spürten kaum einen Windhauch. Wir gingen an der Ligusterhecke vorüber und durch den Gemüsegarten bis zu den Obstbäumen. Ich hatte niemals das Verlangen, die Situation auszunützen. Ich benahm mich ihr gegenüber immer respektvoll, bis sie tat, was sie tat. Aber vielleicht war es die Dunkelheit, unser Nebeneinandergehen, der Druck ihres Arms, den ich durch den Stoff ihres Kleides spürte, dass ich sie wirklich gern in die Arme geschlossen und geküsst hätte. Ich musste irgendwas sagen, sonst hätte ich den Kopf verloren. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass ich sehr glücklich bin, nicht wahr? Weil Sie glauben, dass ich unfähig bin, echte Gefühle zu empfinden, wissen Sie auch nicht, dass ich meine Gefühle nur nicht so ausdrücken kann wie Sie. Es ist noch lange nicht gesagt, dass Gefühle nicht stark sind, nur weil man sie nicht ausdrücken kann. Ich will ja nur, dass Sie begreifen, wie sehr ich Sie liebe, wie sehr ich Sie brauche, wie stark mein Gefühl ist. Wir waren wieder auf der anderen Seite des Gartens angelangt und standen vor dem Haus. Ein Auto war zu hören. Das Geräusch kam näher und verschwand auf der Straße hinter dem Haus. Ich hielt sie ganz fest. Als wir wieder zur Kellertür kamen, fragte ich sie, ob sie noch mal rumgehen wolle. Doch zu meinem Erstaunen schüttelte sie den Kopf. Als ich ihr unten den Knebel und die Fesseln abnahm, bat sie mich um eine Tasse Tee. Als ich ihr den Tee einschenkte... Ich möchte etwas sagen. Es muss einmal gesagt werden. Sie wollten mich da draußen küssen, nicht wahr? Verzeihung. Vor allem wollte ich Ihnen dafür danken, dass Sie es nicht getan haben. Denn ich möchte nicht, dass Sie mich küssen. Ich weiß, dass ich mich glücklich schätzen kann, dass Sie sich in dieser Hinsicht so anständig benehmen. Es wird nicht wieder vorkommen. Darüber wollte ich mit Ihnen sprechen. Wenn es wieder so weit kommt und schlimmer, wenn Sie sich nicht mehr beherrschen können, ich möchte, dass Sie mir etwas versprechen, dass Sie es nicht auf gemeine Weise tun. Ich meine... Chloroformieren Sie mich nicht wieder. Ich werde mich nicht wehren. Sie können mit mir machen, was Sie wollen. Es wird nicht wieder vorkommen. Ich habe mich vergessen. Wenn Sie jemals so etwas tun, dann sind Sie für mich total erledigt. Dann spreche ich nie wieder ein Wort mit Ihnen. Verstanden? Ich war rot wie eine Tomate und sagte sowas wie, ich hätte auch nichts anderes erwartet. Sie reichte mir die Hand und ich schüttelte sie. Seine Augen sind verrückt. Ich weiß nicht, wie ich aus dem Zimmer kam. Sie hatte mich völlig aus dem Konzept gebracht. Wie kann er mich lieben? Wie kann man jemand lieben, den man nicht kennt? 14. Oktober. Seit gestern habe ich diesen Schreibblock, dem ich mich anvertrauen kann. Diese Gruft hier ist so stickig, die Mauern erdrücken mich. Ich habe mich überall nach einer Waffe umgesehen, aber es ist nichts da, was ich verwenden ließe. Jede Nacht schiebe ich einen Stuhl vor die Eisentür, damit ich es wenigstens merke, wenn er sich hereinschleichen will. Die Stille. Ich habe mich jetzt ein wenig daran gewöhnt, aber sie ist grauenvoll. Nie das leiseste Geräusch. Das gibt mir das Gefühl, immer nur zu warten. Ich kann die totale Finsternis nicht aushalten. Er hat mir Nachtlichter gekauft. Ich werde jetzt mit einem glimmenden Nachtlicht neben mir einschlafen, sonst ließ ich immer das Licht an. Das Schlimmste ist das Erwachen. Ich erwache und glaube einen Augenblick lang, ich sei zu Hause. Dann begreife ich. Versuche zu fliehen. Ich denke an nichts anderes. Was ist denn los? Was ist mit Ihnen? Blinddarm. Woher wissen Sie das? Heute Nacht habe ich schon geglaubt, ich sterbe. Das könnte auch was anderes sein. Oh Gott! Wenn Sie mich zu einem Arzt oder ins Krankenhaus bringen, können Sie alles von mir haben. Das wäre das Ende für mich. Sie würden ja alles erzählen. Nein. Nein, ich verspreche Ihnen, dass ich es nicht sage. Ich mache Ihnen eine Tasse Tee. Der ganze Boden war voll von Erbrochenem. Mir fiel ein, dass Tante Annie mal gesagt hat, Blinddarmentzündung sei lebensgefährlich. Ich musste also etwas unternehmen. Helfen Sie mir ins Auto. Ich laufe zum Haus unten an der Straße, die haben Telefon. Bringen Sie mich ins Krankenhaus, das ist sicherer für Sie. Nein, nein, darauf kommt es nicht mehr an. Es ist alles aus. Auf Wiedersehen. Bis zur Gerichtsverhandlung. Auch ich konnte schauspielern. Ich rannte aus dem Zimmer. Ich tat, als wäre ich ganz verstört. Ich ließ die Tür offen und auch die Tür zum Keller und wartete. Und schon kam sie auch heraus, gesund und munter wie ein Fisch. Sie sah mich nur an und ging wieder nach unten. In den nächsten Tagen geschah eigentlich gar nichts. Wir hatten nur unsere gemeinsamen Abende und ich konnte mir nicht vorstellen, dass es einmal nicht mehr so sein könnte. Es war, als wären wir die einzigen Menschen auf der Welt. Niemand wird je begreifen, wie glücklich wir waren. Eigentlich nur ich, aber manchmal war sie, glaube ich, trotz allem, was sie sagte, im Grunde genommen nicht unglücklich. 15. Oktober. Er hat noch nie was mit Mädchen gehabt. Jedenfalls nicht mit Mädchen wie mir. Ein Unschuldslamm. Dem Aussehen nach völlig geschlechtslos. Er steht immer mit hängenden oder auf dem Rücken verschränkten Armen da, als wüsste er nicht, wohin mit seinen Händen, und wartet respektvoll auf meine Befehle. Ihm gegenüber komme ich mir launisch und grässlich verwöhnt vor. Ich lächelte immer, wenn sie mich angriff. Es war eine Art Selbstverteidigung. Hören Sie mit diesem grässlichen Lächeln auf! Was soll ich denn sonst tun? Sie haben doch immer recht. Aber ich will gar nicht immer recht haben! Sagen Sie mir doch, dass ich Unrecht habe! Aber Sie haben doch recht. Das wissen Sie doch. Oh, Ferdinand. Ferdinand, Ferdinand. Was für ein abscheulicher Zufall, dass er ausgerechnet Ferdinand heißen muss. Beim Mittagessen sagte ich ihm, ich merkte sehr genau, dass er sich seiner Handlungsweise schäme und dass es noch nicht zu spät sei. Ich schäme mich auch. Sie sehen nicht aus wie ein schlechter Mensch. Das ist die erste böse Tat, die ich begangen habe. Das stimmte vermutlich, aber sie war fällig. Natürlich war nicht alles eitel Wonne. Ein paar Mal versuchte sie zu fliehen, was genug sagt. Glücklicherweise war ich immer auf der Hut. 16. Oktober. Es ist Nachmittag. Ich sollte beim Aktzeichnen sein. Ob das Leben weitergeht? Ob die Sonne noch scheint? Gestern Nacht dachte ich, ich bin tot. Das ist der Tod. Das ist die Hölle. In der Hölle sind sicher keine anderen Menschen. Oder lediglich einer. Einer wie er. Der Teufel ist gewiss nicht teuflisch oder attraktiv, sondern wie er. Einmal brachte sie die Rede wieder auf ihre Eltern. Seit Tagen sprach sie davon, wie scheußlich es von mir sei, dass ich ihren Eltern keine Nachricht zukommen ließ und dass sie wahrscheinlich krank vor Kummer wären. Ich antwortete immer nur, es sei zu riskant. Ich weiß, wie Sie nichts dabei riskieren. Kaufen Sie bei Woolworths Briefpapier und Umschläge. Diktieren Sie mir einen Brief. Fahren Sie in die nächste größere Stadt und geben Sie ihn dort zur Post. Dann kann man Ihnen nicht auf die Spur kommen. Sie ließ einfach nicht locker und deshalb folgte ich eines Tages ihrem Vorschlag und kaufte das Briefpapier. Am selben Abend gab ich ihr einen Bogen, dann diktierte ich ihr, was sie schreiben sollte. Ich bin in Sicherheit und nicht in Gefahr. Einen so ungelenken Satz will ich nie schreiben. Schreiben Sie, was ich Ihnen diktiere. Versucht nicht, mich zu finden. Es ist unmöglich. Nichts ist unmöglich. Ein Freund kümmert sich bestens um mich. Das ist alles. Setzen Sie Ihren Namen drunter. Soll ich nicht schreiben, Mr. Clegg schickt beste Grüße. Sehr witzig. Was schreiben Sie da? Geben Sie her. Auf baldiges Wiedersehen, alles Liebe, Nenda. Was soll das? Mein Kosename. Dann wissen Sie, dass wirklich ich es bin. Miranda gefiele mir besser, sagte ich. Als sie den Umschlag adressiert hatte, steckte ich das Blatt hinein und dabei bemerkte ich glücklicherweise ein winzig kleines Stück Papier. Ich faltete es auseinander und sah sie an. Sie lehnte sich nur in ihrem Sessel zurück und starrte mich an. Mit einem scharf gespitzten Bleistift hatte sie etwas in kleinen, aber deutlich erkennbaren Buchstaben geschrieben. Von Irrem gekidnappt. F. Kleck, Beamter vom Rathaus, der Toto gewann. In Keller gefangen, in abgelegenem Fachwerkhaus. Datum auf Fassade 1621, 2 Stunden von London. Bis jetzt unversehrt, voller Angst, M. Punkt. Ich war wirklich wütend und entsetzt und wusste nicht, was ich tun sollte. Schließlich fragte ich sie, ob sie wirklich Angst hätte. Sie nickte nur. Was ich denn getan hätte, fragte ich sie. Gar nichts. Deshalb habe ich Angst. Das verstehe ich nicht. Ich warte immer darauf, dass Sie etwas tun. Ich habe Ihnen mein Versprechen gegeben und ich gebe es Ihnen noch einmal. Sie werden arrogant, wenn ich Ihnen nicht glaube. Und ich sehe nicht ein, weshalb es bei mir anders sein soll. Verzeihung. Ich habe Ihnen vertraut. Ich dachte, dass Sie merken, dass ich es gut mit Ihnen meine. Nur ausnutzen lasse ich mich nicht. Ihr Brief kann mir gestohlen bleiben. Jetzt benehmen Sie sich wie ein kleiner Junge. Sie vergessen, dass Sie mich hier gewaltsam festhalten. Ich gebe zu, dass es eine sanfte Gewalt ist, aber es ist erschreckend. Solange Sie Ihr Versprechen halten, werde ich das meine halten. Ich habe Ihnen aber nicht versprochen, dass ich keinen Fluchtversuch mache, nicht wahr? Ja, Sie warten nur auf den Tag, an dem Sie mich zum letzten Mal sehen. Ich warte auf den Tag, wo ich dieses Haus zum letzten Mal sehe, nicht Sie. Und ein Irrer, glauben Sie, ein Irrer hätte Sie so behandelt wie ich? Ich sage Ihnen, was ein Irrer gemacht hätte. Er hätte Sie längst umgebracht. Glauben Sie etwa, ich würde mit dem Küchenmesser auf Sie losgehen? Schauen Sie mich nicht so an. Ich fürchte mich vor etwas in Ihnen, von dessen Existenz Sie selbst gar nichts wissen. Ach, das ist ja dummes Gerede. Wir alle wollen Dinge, die wir nicht haben können. Ein anständiger Mensch findet sich eben damit ab. Wir alle nehmen, was wir kriegen können. Und wenn wir ewig lange nichts gehabt haben, dann holen wir uns eben so viel wie möglich. Aber das verstehen Sie natürlich nicht. Sie gehören in psychiatrische Behandlung. Die einzige Behandlung, die ich brauche, ist die, von Ihnen wie ein Freund behandelt zu werden. Aber das tue ich doch. Merken Sie das denn nicht? Finden Sie nicht, dass es jetzt lang genug gedauert hat? Nein. Wollen Sie mich jetzt nicht gehen lassen? Nein. Sie könnten mich knebeln und fesseln und nach London zurückfahren. Ich würde keiner Menschenseele etwas sagen. Nein. Aber Sie müssen doch etwas mit mir vorhaben. Ich möchte nur mit Ihnen sein. Immer. Mit mir schlafen. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich das nicht will. Aber Sie möchten es doch. Ich will lieber nicht darüber sprechen. Ich will nicht an die Dinge denken, von denen ich weiß, dass sie unrecht sind. Das kommt mir unanständig vor. Sie sind wirklich merkwürdig. Danke. Wenn Sie mich gehen lassen, würde ich Sie gerne wiedersehen. Ich interessiere mich für Sie. Nein, wie für die Tiere im Zoo. Nein, weil ich Sie gerne verstehen würde. Das werden Sie nie. Vielleicht ist's auch besser, dass ich Sie nicht verstehe. Plötzlich fiel sie von mir auf die Knie. Die Hände hoch erhoben, ganz orientalisch berührte sie 3-mal die Stirn. Wird der große Meister der unwürdigen Sklaven untertänige Entschuldigungen entgegennehmen? Ich will es mir überlegen. Unwürdige Sklavin bedauert bösen Brief, ganz schrecklich. Werden Sie den Brief doch abschicken? Ich ließ sie die Bitte wiederholen, aber dann gab ich nach. Damit hätte ich fast den größten Fehler meines Lebens begangen. Sie hörten Der Sammler nach dem gleichnamigen Roman von John Fowles, aus dem Englischen von Maria Wolf. Hörspielbearbeitung Jochen Stremmel. Erster Teil. Es sprachen Frederick Clegg, Jens Harzer, Miranda Gray, Katrin Angerer, sowie Oliver Beierl, Peter Espelöhr und Manuela Romberg. Ton Dietmar Rötzel. Schnitt Regine Schneider. Regieassistenz Marc Ginzler. Regie Walter Adler. Produktion Südwestrundfunk 2000. Dramaturgie Ekkehard Skorupa.